Eines Morgens im Juni war es ganz fürchterlich kalt. In der U-Bahn nur blasse Gesichter, ganz untypisch für die Jahreszeit. Du saßt neben einem anderen Mann und sprachst mit ihm irgendwie intensiv, ohne ihn genau anzusehen. Ich hörte eine Weile zu. Er stimmte mir zu und sagte ja, ja, ja. Deine Argumente verließen nur deinen Mund und kamen nie bei Mann, bei Mann. Eine solche Konversation ist nicht gesund. Selbst deine Blicke verschwommen im Gespräch verließen kaum den Raum um euch herum. Du hattest ihn zwar mit deinen Blicken fixiert, er wich aber immer wieder aus. Ich bin ganz und gar wirklich bei dir. Deine Meinung ist richtig und die Sache wirklich wichtig. Ich bin ganz und gar wirklich bei dir. Deine Meinung ist richtig und die Sache wirklich wichtig. Er lässt dich einfach reden, tut so, als wäre er bei dir. Ich kann mich kaum auf meinem Sitz halten, möchte mich entschalten, doch trau mich einfach nicht zu dir rüber zu gehen. Doch trau mich einfach nicht zu dir rüber zu gehen. Doch trau mich einfach nicht zu dir rüber zu gehen. Doch trau mich einfach nicht zu euch rüber zu gehen. Doch trau du saßt neben einem anderen Mann und sprachst mit ihm irgendwie intensiv, doch ohne ihn genau anzusehen. Doch trau mich einfach nicht zu euch rüber zu gehen. Ich bin ganz und gar das wirklich bei dir, aber wirklich gar nicht. Deine Meinung bleibt einfach nur und die Sache hier wirklich wichtig. Ich bin ganz und gar wirklich bei dir. Deine Meinung eigentlich geht mir um das die Sache gar wirklich wichtig. Ich bin ganz und gar wirklich bei dir. Deine Meinung ist richtig und die Sache wirklich wichtig. Ich bin ganz und gar wirklich bei dir. Deine Meinung ist richtig und die Sache wirklich wichtig. Ich bin ganz und gar wirklich bei dir. Deine Meinung ist richtig und die Sache wirklich wichtig. Ich bin ganz und gar wirklich bei dir. Deine Meinung ist richtig und die Sache wirklich ist hier.